Ding. Club Ding mit Florian. Einen schönen Montagabend, hier ist das Clubding, die Sounds of the Underground für euch in the Mix. Heute mit dem britischen Duo Good Boys hat sich von besten Freunden, die zu Hause aus Spaß Songs schreiben, zu den gefragtesten Songwritern, Künstlern und Interpreten der Welt entwickelt. Wird also eine spannende zweite Stunde. Und wir starten rein mit Elderbrook und Tours. Howl is written about my daughter Adeline. How she would find it difficult to sleep and how it has been difficult to leave her, sagt der Grammy-nominierte Künstler über diesen Track. Geiles Ding. George Arnim, Bray, Silence, direkt danach, super emotionaler Track für einen total ironischen Titel, entstanden durch eine Kooperation zwischen Co-Founder-Label Arnim und der Singer-Songwriterin Bray. Geiles Duo. Jeden Montag ab 22 Uhr.

Unser Ding. Club Ding. Die heißesten elektronischen Tracks. Das ist Daniel Steinberg mit Michigan. Emotionaler, deeper, moody Techno-Track, der definitiv Eindruck auf dem Dancefloor hinterlässt. Marvin Jam, Man Lemüt, Bad Karma aus der Berlin Gets Physical Compilation, jetzt für euch. Danach A-Lock, LR, Kenny Dope mit Never Dull zusammen und Deep Down. Ja, da kommen die 90er-Jahre-Banger von diesen Bucketheads mit The Bomb zurück ins Game. Hier in der Edit von Never Dull, der Anfang des Jahres bereits mit In My Mind eben dieses Sample wieder zum Leben erweckt hat. Und Karoo gibt's gleich im Clubding für euch. Thank you.

This Was The Plane. Faszinierende Gitarrenhymnen, geile spacige Synthesizer, schöne rollende Bassline und freche Vocals. Toll für den Dancefloor. Gaspona, Modulkollektiv, Salsa. Bedeutet Sal für Salzkammergut und Catalunya, das Land, aus dem Modulkollektiv und Gaspona stammen und in dem sie derzeit leben. Weil ja die Covid-Pandemie noch nicht so wirklich vorbei ist, wurde die Musik tatsächlich in zwei verschiedenen Studios produziert, ohne dass die sich tatsächlich gesehen haben. Geile, wirkliche Sache geworden, aber der Sound ist mega. Danach Kronzeuge, Another World mit Wars. Timo Mitsch ist das. Der Mann mit den vielen Namen ist zurück mit einem brandneuen Release auf Sonderling Berlin. Timo als Wars hat schöne, elegante, verträumte Elektronika gemacht. Hat er jetzt sein Projekt Kronzeuge. Da widmet er sich der dunkleren Seite des Deep House. Another World, schöner FX-lastiger, melancholischer Tune. unser Ding. Club Ding. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Unser Ding. Thank you. Unser Ding. Unser Ding. Clubding. Jeden Montag ab 22 Uhr. We'll be right back. Das ist Ron Flatter. Yolon. Hypnotischer Groove von knackigen Drums und geilem, geilem Break. Über das gesamte Album von Bonaparte hinweg, muss man wirklich sagen, ist dieser Drive nicht verloren gegangen. Jetzt für euch noch Audio Junkies und Revolution. Am 26. August auf Syncofett erschienen. Bucker Around Your Step, schöne Abschlussnummer, auf Fluxo rausgekommen. Und dann geht's mit den Good Boys weiter. Bestehend aus Ethan Shore und Josh Grimmett, haben sie erst als Autoren, Produzenten und Sänger so ein bisschen was gemacht. Und am 21. Oktober werden sie live bei unseren Nachbarn in Luxemburg als Unterstützung von Alan Walker spielen. Bei Clubding gibt's sie jetzt eine Stunde dann in the Mix. Clubding. DJ Mix. I don't know. was never made for us. But baby, I was made for you. I confess, that I like your hands better gripping my chest. And I wanna be someone that you can't forget. You should come and get to know me better. Won't leave you the way we met. Wanna make your body move. I confess. I confess. Yeah.

Right.